Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Man kann lange darüber streiten, ob die sozialen Netzwerke im Internet wirklich sozial sind. Ist der Begriff vielleicht einfach eine Schönfärberei, um die Profitgier globaler Unternehmen mit ihren teilweise totalitären Ansprüchen sprachlich zu kaschieren? Oder sind die Netzwerke tatsächlich insofern sozial, als sie Gemeinschaften, Communities bilden und soziale Interaktion ermöglichen? Seit heute gibt es ein soziales Netzwerk weniger, Google+. Was einst als Konkurrent zu Facebook geplant war, hat sich als Flop erwiesen. Google hat diesen Kampf gegen Facebook verloren. Heute wurde der Dienst abgeschaltet. Die Hintergründe von Markus Schaller. Die Ausgangsbedingungen für Google vor 7 Jahren waren perfekt. Android, das Smartphone-Betriebssystem des Unternehmens, war auf dem Vormarsch. Es war auf Millionen Telefonen installiert und quasi jeder, der ein Handy mit Android besaß, wurde automatisch zum Google-Plus-Mitglied. Davon sind wir damals alle ausgegangen, weil Google schon diese große Plattform mit Android hatte, aber dann auch Google Plus zum Beispiel in die Suche eingebunden hat und eigentlich in alle Teile von Google eingebunden hat. Hat dann aber am Ende nicht geklappt. Die Besucher sind einfach nicht zu Google Plus gekommen und sind bei Facebook geblieben. Das ist Frédéric Lardinois. Er ist leitender Redakteur beim Tech-Blog TechCrunch im Silicon Valley. Der deutschstämmige Journalist war einer der ersten Nutzer von Google Plus. Er sagt, das Suchmaschinenunternehmen hat sich beim Versuch, ein eigenes soziales Netzwerk aufzubauen, ziemlich heftig verhoben. Nachdem Google zwar immer gesagt hat, sie hatten Millionen von Benutzer bei Google+, war das einfach nie wirklich der Fall. Und auf Dauer gab es bei Google+ zwar noch einige Gruppen, einige Communities, die bei Google+ sehr dabei waren. Die Linux-Community zum Beispiel war sehr stark bei Google+ vertreten. Aber am Ende hat es keiner mehr benutzt, weil der Netzwerkeffekt einfach fehlte. Wenn meine Freunde nicht bei Google+ sind, warum soll ich dann zu Google+ gehen? 2011 hat Google-Manager Vikundotra Google+ gestartet. Zuvor war er bereits erfolgreich am Start des Android-Smartphone-Betriebssystems beteiligt. Er galt innerhalb des Konzerns als der kommende neue Star. Viel konnte also nicht mehr schiefgehen, dachte man in der Firmenzentrale in Mountain View. Google wollte vor allem den Aufstieg von Facebook verhindern. Weder mit Orkut noch mit Waves, 2 Vorgängernetzwerken, war das dem Unternehmen gelungen. Google+ sollte dem Suchmaschinenkonzern den Weg ebnen und endlich Facebook Paroli bieten. Ich glaube, es lag daran, dass Google+ für viele Leute zu kompliziert war. Es gab ja diese Idee der Kreise, wo man dann seine Freunde in verschiedene Kreise einordnen musste. Google hat dann auch ein paar Fehler gemacht. Sie haben gesagt, alle müssen ihre echten Namen bei Google+ benutzen. Man darf nicht anonym bei Google+ dabei sein. Google ist einfach eine sehr technische Firma, die, glaube ich, nicht verstanden hat, wie soziale Netzwerke wirklich funktionieren. Gut, 7 Jahre später haben sich all die Anstrengungen nicht ausgezahlt. Google+ war vielleicht die größte Pleite des Suchmaschinenkonzerns. Zuletzt führte das unliebsam gewordene Netzwerk nur noch ein Schattendasein und machte mit Datenpannen auf sich aufmerksam. Frédéric Lardinois von TechCrunch meint, Facebook müsse auch in Zukunft keine Konkurrenz befürchten. Dazu decke es den Markt nahezu perfekt ab. Es gibt einige kleine soziale Netzwerke, die auf Open Source-Software setzen, die sich aber nie wirklich durchgesetzt haben. Und das ist dann einfach das Problem, wie das vielleicht auch schon bei Google+ der Fall war. Wenn meine Freunde nicht bei Google+ sind, dann bringt es bei mir auch nichts, mich bei Google+ anzumelden und mich da aktiv mit den Leuten auseinanderzusetzen, die auf der Plattform nicht drauf sind. Markus Schaller über das Ende von Google+.